Hallo und herzlich willkommen zum ersten Podcast im neuen Jahr 2012. Und hier behandelt es sich um den News-Podcast für den Monat Februar. Wir besprechen dieses Mal die Ereignisse aus dem Januar 2012 und dem Dezember 2011. Ja, und mit dabei ist heute auch Marcel. Hi, hallo. Ja, und dann beginnen wir gleich mal wieder mit den Ereignissen aus der Detective Conan Community. Da möchte ich zuerst einmal die Ereignisse im Wiki beleuchten. Und zwar wurden dort einige Bilder erneuert und auch neue Bilder ergänzt. Da hat sich der Benutzer ShinichiXRun sehr viel Mühe gegeben und alle Bilder, die eine neue Version brauchten, aktualisiert. Dann kommen wir nochmal zum Fandub-Projekt, das natürlich weiterhin läuft. Also wir sind da weiterhin an der Bearbeitung. Und die ersten Folgen dazu werden wahrscheinlich frühestens Anfang März 2012 dann veröffentlicht werden. Ja, bei dem im Newsblog gab es eine Umstellung des Players für alle Podcasts und Conan-Quiz-Ausgaben, weil beim alten Player einfach keine Zeit angegeben wurde und das haben wir jetzt aktualisiert, sodass ihr beim neuen Player jetzt auch immer eine Zeitangabe habt, wo ihr denn aktuell im Podcast seid und dann könnt ihr auch vor- oder zurückspringen, je nachdem, wo ihr dann hinwollt. Das ist natürlich immer sehr hilfreich, zum Beispiel jetzt beim News-Podcast, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt. Ja, dann wurden auch noch zwei Conan-Quiz-Ausgaben veröffentlicht, und zwar die erste reguläre und dann gleich noch die zweite reguläre mit Ran und Kevin als Kandidaten. Da könnt ihr auch gerne mal reinhören bzw. reinschauen, da haben wir ja noch ein Videomaterial zu veröffentlicht. Die Ausgaben solltet ihr euch übrigens runterladen, weil man die leider mit unserem Player nicht anschauen kann. Ja, zudem habt ihr jetzt auch die Möglichkeit, euch für die kommenden Quizausgaben zu bewerben. Da gibt's natürlich erst einmal die Quizausgaben Nummer 3 und 4, beziehungsweise ihr könnt euch dann auch gleich für alle kommenden Quizausgaben bewerben und dann mit dabei sein und schauen, wie weit ihr kommt. Ihr habt ja die Möglichkeit, als Bester der ersten Staffel ein Conan-Band nach Wahl zu gewinnen, beziehungsweise wenn ihr alle 13 möglichen Fragen richtig beantwortet, kriegt ihr auch einen Conan-Kinofilm nach Wahl. Also teilnehmen lohnt sich da auf jeden Fall schon. Ja, allein schon wegen der lustigen Fragen. Gut, dann kommen wir zum Anime in Deutschland. Da ist ja in den letzten Monaten sehr viel passiert. Zum einen hat jetzt RTL 2 angekündigt, die Kinofilme zu wiederholen. Die Ankündigung stammt aus dem Dezember 2011 und dementsprechend liefen jetzt auch schon die ersten Kinofilme in diesem Jahr auf dem Sendeplatz. Sonntag ab 6 Uhr oder um 6 Uhr werden die Filme gestartet und die laufen dann entsprechend bis circa 8 Uhr. Ja, und da werden alle 13 Filme ausgestrahlt. Das dauert dann bis April, soweit ich weiß. Und ob der 14. oder gar auch noch der 15. Film ausgestrahlt wird, das steht zurzeit noch nicht fest. Aber ich gehe auch mal nicht davon aus, dass sich RTL 2 hier noch weitere Rechte an weiteren Filmen sichern will oder wird. Denn ich denke mal einfach, dass sie die Rechte zu den bisher 13 Filmen nochmal richtig ausschöpfen wollen und dann auch nochmal die Wiederholungen senden. Wobei die Quote zum ersten Film ja nicht so berauschend gewesen sein soll. Da muss man dann schauen, wie sich das bei den kommenden Film weiterentwickelt. Na gut, also da muss man auch sagen, was sollte man da groß erwarten? Also um 6.15 Uhr oder so, wann die Filme jeweils beginnen, ist, denke ich, nicht gerade jeder munter sonntags. Das sind nur die extrem Frühaufsteher, die vielleicht die Filme verpasst haben oder dann jüngere Kinder, die halt so früh aufstehen. Und ansonsten liegt ja, glaube ich, auch die Schnittfassung vom letzten Jahr vor, wie sie RTL 2 ausgestrahlt hat, die Filme. Von daher ist es vielleicht was für die Leute, die die Filme noch gar nicht gesehen haben und vielleicht so eine Idee bekommen wollen, ja, ob sie sich vielleicht denn die ungeschnittene Fassung kaufen. Bis auf Film 2 sind ja alle doch relativ ungünstig teilweise geschnitten, weil komische, wichtige Szenen halt fehlen oder komische Schnitte vorgenommen wurden. Ja, wobei natürlich auch die Sendezeit mit 6 Uhr am Sonntag nicht gerade sehr günstig ist. Also da hatten wir uns ja auch schon in den letzten Podcasts immer mal wieder drüber aufgeregt, aber ja, muss man wohl so hinnehmen. Und wer um 6 Uhr schon wach ist, kann natürlich gerne mal reinschauen und sich die Filme dann entsprechend ansehen. Wer das nicht machen will und trotzdem Detective Conan im Fernsehen sehen will, der kann immer noch montags bis freitags auf Viva einschalten. Ab 18.30 Uhr laufen da ja bekanntlich immer zwei Folgen täglich Und derzeit sind wir noch in der ersten Staffel, steigen aber schon bald in die zweite Staffel ein. Und man merkt auch immer mehr, dass Viva sich um die Detective Conan-Fans bemüht, denn jetzt gibt es auch einen exklusiven Hashtag für alle Twitter-Benutzer, der lautet nämlich Viva-Conan. Und da könnt ihr dann live über die Ereignisse, die aktuell im Fernsehen bei Conan laufen, mit anderen diskutieren oder einfach eure Meinung dazu kundtun und Viva zeigen, wie sehr ihr denn die Serie mögt. Also ich finde das schon sehr interessant, wobei ich das Angebot leider nicht nutze, da ich die Folgen einfach nicht mehr live schaue und sie mir erst immer später abends als Aufzeichnung dann anschaue. Aber ich kann allen auf jeden Fall nur empfehlen, wenn ihr Twitter habt und wenn ihr gerne mal eure Meinung über die Folgen kundtun wollt, dann könnt ihr das auf jeden Fall mit dem Hashtag machen. Früher war ja immer so die Frage, was man denn als Conan-Fan für einen Hashtag auf Twitter benutzt. Habe ich auch immer die Probleme, weil man beim Hashtag Conan natürlich immer auf Conan O'Brien oder so trifft oder Conan der Barbar oder sonstigen Sachen, die halt mit Conan zu tun haben und nicht Detektiv Conan. Und Detektiv Conan zusammen ist natürlich schon ein ziemlich langer Hashtag und ja, greift natürlich auch nicht die ganzen internationalen Sachen alle ab. Das ist ja immer so eine Sache mit dem Detektiv, Meitante, Detective und so weiter. Also, obwohl das mit Viva natürlich auch jetzt so eine Sache ist, dass es natürlich nur für Viva zählt. Naja. Die Quoten bei Viva waren übrigens in der ersten Woche, soweit uns die Zahlen da vorliegen, sehr zufriedenstellend. Also man konnte da bis zu 2% des gesamten Marktanteils für sich beanspruchen, wobei der Viva-Schnitt immer so bei 1% liegt. Also hat man da im günstigsten Fall sogar schon die doppelte Zuschauermenge erreicht, als es normal der Fall ist. Und das ist natürlich schon beachtlich. Wobei das natürlich auch so ist, dass es die ersten Folgen sind und dann natürlich die Zuschauerzahlen entsprechend höher sind als jetzt wahrscheinlich bei den aktuellen Folgen, wo natürlich vielleicht nur auch 1% oder sowas einschalten. Da liegen uns leider keine Zahlen vor, von daher. Ja, und da Viva ja ein doch etwas kleinerer Sender als RTL 2 ist, sind die Quoten natürlich dann entsprechend gut. Also für RTL 2 wären die Quoten nicht so gut, aber da Viva eben allgemein geringere Quoten hat, ich weiß nicht, ich glaube bei 1% oder so liegt der Senderschnitt, sind die dann schon gut, mit teilweise bis zu 2% da in den Abendstunden. Ja, wobei natürlich auch One Piece hat ja ähnliche Quoten, beziehungsweise die lagen teilweise noch darunter. Und da hat man sich jetzt auch schon weitere Rechte gesichert, soweit ich weiß, Staffel 5 und folgende, wo man ja vorher nur bis zu Staffel 4 das lizenziert hatte. Also könnte das auch ein gutes Omen sein für weitere neue One Piece Folgen oder gar Detektiv Conan Folgen, also. Ja, dann hat der 14. Kinofilm letztes Jahr, 2011, laut Kase, wie sie bekannt gegeben haben über ihre Facebook-Seite, den dritten Platz unter ihren Titeln erreicht. Also es war der drittbeste Titel vom Verkauf her. Auf den ersten beiden Plätzen waren eben die ersten One Piece-Filme, die auch letztes Jahr neu rausgekommen sind. Wobei es da auch wieder verständlich ist, dass die ersten Filme sich natürlich am besten verkaufen. Von da ist es auch schwer, dagegen anzukommen. Aber da sieht man wieder, dass Detektiv Conan immer noch sehr gut ankommt, auch im 14. Film inzwischen. Und Kasi ist sichtlich zufrieden mit den Verkaufszahlen. Ja, wobei man natürlich auch bemerken muss, dass die One Piece Filme deutlich früher in diesem Jahr noch erschienen sind und der 14. Conan Film daher nur weniger Zeit hatte, um die gleichen Verkaufszahlen zu erreichen, also von daher doch schon ein beachtliches Ergebnis. Und ansonsten sind auch alle weiteren Filme in den Top 100 vorhanden. Man kann daran auch einigermaßen so die Beliebtheit der einzelnen Filme ablesen. Zum Beispiel folgt nach dem 14. Film natürlich der 13. Film, weil ja, ist natürlich der erste Film und dann kommt der 6. Film, was natürlich auch mein Lieblingsfilm ist. Also da freue ich mich auch, dass er dann als der 4. Conan-Film hier gelistet wird. Das ist auch schon sehr schön auf Platz 51 insgesamt. Und ganz unten liegen zum Beispiel der 14. Film als Blu-ray-Fassung, was man natürlich auch verstehen kann, weil die Blu-ray eben noch nicht so stark verbreitet ist wie die DVD. Und dann ganz unten der 9. Film, das Komplott über dem Ozean und davor auch noch der 11. Film und der 12. Film. Also man merkt, dass diese Filme rund um 9 bis 11 oder 12 nicht ganz so gut anzukommen scheinen. Und ja, mal schauen, ob es dann auch 2012 wieder ein Ranking gibt. Vielleicht kann dann ja der 15. Film da mal wieder ein bisschen was rausholen und dann vielleicht sogar den ersten Platz für sich sichern. Ich glaube natürlich auch, dass die One Piece Filme, ich weiß gar nicht, wie lange da noch weitere Filme veröffentlicht werden. Da müsste, glaube ich, auch langsam Schluss sein. Also soweit mir bekannt ist, ich habe es nur am Rand verfolgt, will Kase tatsächlich also bis zum 10. Film jetzt alle hintereinander veröffentlichen, aber ich bin da nicht so direkt hinterher so. Aber auf jeden Fall wird interessant zu sehen, ob jetzt vom 15. Film, wenn er denn kommt von Kase, wovon ich mal ausgehe, ob da denn wieder eine Blu-ray kommt, weil eben die 14. hat es ja nur auf Platz 71 geschafft. Aber immerhin, also sie war die beste Blu-ray unter allen Blu-ray-Titeln, also ist schon an sich ein beachtlicher Erfolg, aber die Blu-ray ist halt immer noch nicht so verbreitet und angenommen in Deutschland. Also müsste man mal schauen, ob es sich lohnt, die dann wieder zu lizenzieren. Ich habe jetzt neulich auch gehört oder musste mitbekommen, dass Kase bei der Blu-ray zum Beispiel auch kein Booklet mit beigelegt hat, was ich natürlich auch sehr schade finde. Und es gibt auch keine Schuber-Version vom 14. Film als Blu-ray-Fassung. Und das finde ich natürlich schon sehr schade, wenn man einfach so eine Packung hat und da einfach eine Blu-ray drin liegt. Also das würde ich mir dann auch auf jeden Fall nicht antun. Da bin ich dann jetzt auch froh, dass ich mir die DVD gekauft habe, wo es ja immer noch einen Schuber gab. Okay, den gibt's jetzt auch nicht mehr. Aber damals gab es auf jeden Fall den Schuber und ich hoffe dann auch, dass beim 15. Film auf jeden Fall auch wieder ein Schuber kommt, damit das auch dann schön in meine Sammlung reinpasst. Und ja, also auf jeden Fall auch hier ein Nachteil für die Blu-ray, wenn es dann kein Booklet gibt. Das ist natürlich schon immer interessante Hintergrundinformationen rund um die Serie. Gut, dann sind wir auch durch mit dem Anime in Deutschland. Da kommen wir mal nach Japan und machen da auch mit dem Anime gleich weiter. Da sind ja in den letzten beiden Monaten, wie so üblich, wieder ein paar Episoden erschienen. Und da fangen wir jetzt heute mal an mit der Auflösung der Mysterien im Palast der Herbstfärbung und da den zweiten Teil. Das war die Episode 639. Genau, das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Wir haben Aufholbedarf. Genau, Episode 639 schließt den Fall eben in der zweiten Episode ab. Und ja, ich will mal nicht zu viel spoilern über die Auflösung für die, die es noch nicht gesehen haben. Also ich finde den Fall nach dem Kira-Dreiteiler im Anfang des Jahres, würde ich sagen, als zweitbestes Anime-Original des Jahres 2011. Also der Fall hat mir wirklich gut gefallen, die Auflösung und auch das Setting mit diesem Palast, mit den Illusionen. Und die Charaktere sind auch ganz interessant, diese Familie, die dort wohnt. Was ich zu kritisieren hätte, wäre jetzt vielleicht der Zeichenstil am ehesten, der hier keine große Qualität hat. Also da würde ich nur zwei Detective Boys Abzeichen geben, aber für den Fall durchaus vier bis fünf, also vier vielleicht eher. Also kann ich durchaus empfehlen, die Episode. Du hast die auch gesehen, Philipp? Ja, genau, das ist bisher die letzte Episode, die ich hier gerade gesehen habe. Also kann ich hier bei dem Anime in Japan gerade noch so was dazu sagen. Ja, ich fand die Episode auch toll und kann genauso wie du sagen, dass es für mich der zweitbeste Filler-Fall im Jahr 2011 war. Wobei natürlich die Fans auf unserer Newsseite da in der Abstimmung anderer Meinung waren. Die haben ja den Kobayashi-Filler-Fall, das war ja der Mordfall im Gericht. Den haben die da ja, glaube ich, auf Platz 1, wenn ich mich nicht irre, gewählt. Genau, ich Und glaube auch, ja. ja, auf jeden Fall war die Episode mit dem Palast der Herbstfärbung super toll. Und ja, ich kann da nur 4 von 5 Detective Boys Abzeichen geben. Also 5, weiß nicht, da hat mir einfach das gewisse Etwas noch gefehlt. Also ja, dafür war das vielleicht nicht ganz so ausgeklügelt, aber und noch ein bisschen zu variabel mit den ganzen Schauplätzen und so weiter, also Ja, also stimmt schon, man hat schon gemerkt, dass es so eine Filler-Episode ist, weil die Handlung so ein bisschen, ich weiß nicht so straff war, sage ich mal. Ja, sowas wird Gosho einfach nie machen, also ganz, ja. Deswegen vielleicht 4 von 5, kann ich mal einfach so sagen. 4 von 5 Herbstblättern oder Das ist super. Das gefällt mir, Herbstblätter. Ja, dann gleich weiter zu den nächsten Episoden. Weiterhin Anime-Original oder Filler. Also die Episoden 640 bis 41 ist ein weiterer Zweiteiler. Das ist nämlich die Mystery Tour gewesen aus dem Jahr 2011. Ja, in der Mystery Tour ging es eben in die japanische Hafenstadt Okayama. Und dort fahren Kogoro in Begleitung von Ponnen und Ran, wie immer, hin, um eine Art Gourmet-Tour zu machen. Und dort treffen sie eben auf eine Frau, die ihr Gedächtnis verloren hat, was ich ganz interessant finde, weil das gibt's ja wirklich selten, also dass man Fälle hat mit Leuten, die ihr Gedächtnis verlieren. Ich glaube, der letzte war tatsächlich mit dem Waldteufel, nicht? Episode 621 und so. 521 mit dem Special. Da kann ich mich jetzt gar nicht ganz so dran erinnern. Vielleicht gab es ja auch noch irgendeinen Filler dazwischen oder sonstigen Manga-Fall. Also. Also auf jeden Fall ist das, finde ich, immer ein ganz interessanter Aspekt. Also wenn man eine Person hat, die ihr Gedächtnis verloren hat, und es könnte ja immer eine Person sein, die dann der Täter ist und nur so tun will, als ob sie das Opfer ist oder so. Und in dem Fall ist sie eben auch als die Frau, die ihr Gedächtnis verloren hat, irgendwie verfolgt von einem Stalker. Und Kogoro und Konnen und Ran versuchen eben ihr Gedächtnis wiederherzustellen. Und das machen sie anhand von mehreren Skizzen, die sie zeichnet dann. Und diese Skizzen weisen eben auf bestimmte Schauplätze hin, die sie von früher kennt, und die suchen sie nacheinander auf. Allerdings wird ihr dann von einem, ja, unbekannten Täter ein Zettel zugesteckt, der sie dazu auffordert, alleine mit dem Täter sich zu treffen oder so. Also sie soll sich von den anderen eben trennen. Und dann wird sie gekidnappt, also zumindest fast. Ja, und Conan und Ran und Kogoro fahren ja eben hinterher und können es noch dazu verhindern. Ja, und dann geht es eben darum, einen Diebstahl aufzuklären, wo sie die Augenzeugin war. Allerdings ist sie durch ihren Gedächtnisschwund ja nicht mehr in der Lage, sich zu erinnern, wer das war. Und jetzt ist eben die Frage, ob der Täter tatsächlich der ist, der für den Diebstahl verantwortlich war. Und ja, wie es dann aussieht. Also die Herstellung ihres Gedächtnisses wird dann direkt damit zusammenhängen, ob man den Täter schnappen kann von dem Juwelenraub. Ja, also ich fand den Fall hier wirklich sehr interessant. Ich würde sogar sagen, das ist für mich der drittbeste Anime-Originalfall nach dem Palast der Herbstfärbung. Und dem gebe ich, ich sag mal, 3, also gute 3 für den Fall. Und die Animationen waren hier gut gelungen, also viel besser als bei dem Herbstfärbungsfall. Da würde ich 4 geben. So, dann kommen wir danach zu den ersten Episoden im neuen Jahr. Das ist diesmal ein Manga-Fall, und zwar ein Zweiteiler. Mit dem Titel übersetzt das Ziehen der Karuta-Karten im letzten Augenblick. Und diese Karuta-Karten beziehen sich auf ein Kartenspiel, das man in Japan zum Neujahr spielt, in der Familie, also vor allem gerne mit Kindern. Und da liest dann eine Person bestimmte Sätze vor. Das ist in der Regel dann ein Erwachsener bzw. ein Elternteil. Und dann müssen die Kinder eben die erste Silbe von dem Satz, der vorgelesen wird, als Karte ziehen. Also wenn jetzt ein Satz mit "Ich esse gerne Äpfel" kommt, dann müssten sie jetzt ein I ziehen von der Karte. Also das natürlich mit japanischen Silben. Und in dem Fall geht es eben darum, dass die Detective Boys, Conan ausgeschlossen, der liegt mit Fieber im Bett und wird von Ran versorgt. Also die Detective Boys sind bei Ayumi zu Hause in ihrem Apartment und wollen da eben Karuta-Karten spielen, und Conan kann eben nicht kommen wegen seiner Erkältung. Und dort treffen sie eben auf einen Jungen, der dafür bekannt ist, dass er die ganze Zeit lügt. Allerdings versucht er ihnen diesmal mitzuteilen, dass er in einer gefährlichen Situation steckt und von zwei Personen bedroht wird. Allerdings geben die dann auf, also die erscheinen direkt hinter ihm und sagen, sie seien seine Eltern. Allerdings sind sie das nach den Worten des Jungen nicht. Und Conan beobachtet die Szene auch über einen Videoanruf und sagt gleich, ja, er hat recht, also er spricht diesmal die Wahrheit. Und es sind böse Buben, die ihn sozusagen entführen. Und das erkennt er irgendwie an dem Haarschnitt, dass der nicht so direkt vererbt werden kann an den Jungen, weil er einen anderen Haaransatz hat. Ja, und dann ja, also Conan sagt dann erstmal, sie sollen die Polizei alarmieren. Allerdings will Ai erstmal nachforschen und erstmal schauen, ob das wirklich stimmt. Dann begeben sie sich zu der Wohnung, wo der Junge eigentlich wohnt. Und die Frau, also es ist ein männlicher und ein weiblicher Entführer, lässt sie dann auch wirklich rein, die Frau. Und sie können dann die dazu bringen, eine Runde Karuta-Karten zu spielen. Der Junge kann natürlich nicht offen sprechen vor den Entführern, deswegen versucht er über dieses Kartenspiel einen Code zu überbringen. Und dort versucht er eben mit den Detective Boys beim Spielen die Silben, die er für seinen Code braucht, gleich zu ziehen. Also die Geiselnehmerin liest dann die Sätze vor und er nimmt dann immer die erste Silbe. Und er schafft es dann tatsächlich am Ende der Episode, einige Karten zu ziehen, teilweise knapp vor Genta, der zum Beispiel sehr ernst spielt und natürlich nicht weiß, dass er einen Code versucht zu hinterlassen. Und dann ist natürlich die Frage erstens, ob es Ai und den anderen Detective Boys gelingen wird, den Code so zu entschlüsseln. Und zweitens ist es natürlich immer noch die Frage, ob sie es schaffen werden, den Jungen zu befreien von Händen der Geiselnehmern. Und der Junge ist ja natürlich nur deswegen eine Geisel, weil seine Mutter im Bad insgeheim dort gefangen gehalten wird. Also deswegen kann er auch nicht einfach, ja, denen widersprechen oder die Wahrheit zu den Detective Boys sagen, weil sie sonst seine Mutter irgendwie, ja, töten würden oder was auch immer. Ja, der Fall ist, also ich finde ihn ganz interessant, weil ich selbst mal Karuta-Karten zufällig gespielt habe. Dadurch kann ich gut was mit anfangen. Aber sonst ist der halt, finde ich, nicht überdurchschnittlich. Also es gibt zum Beispiel auch, finde ich, eine unlogische Szene, weil die Geiselnehmer später verfolgen, wie die Detective Boys den Code aufschlüsseln. Und dort hat die Geiselnehmerin ihr Handy liegen gelassen und hört eben die Worte mit, wie die über den Code sprechen. Und während dort Haibara, also Ai, Conan eine SMS schreibt, was sie auch den anderen Detective Boys erzählt, dass sie jetzt Conan eine SMS schreibt, reagieren die einfach nicht und warten weiter, wie sie den Code entschlüsseln. Und das finde ich unlogisch. Also da hätten sie schon reinstürmen können und sie irgendwie aufhalten, weil sie sendet dann auch die SMS. Und ja, sozusagen lassen sie dadurch die Polizei alarmieren. Das fand ich unlogisch. Ansonsten ist der Fall, ja, durchschnittlich schön, dass es einen Code gibt. Und daher würde ich 3 Detective Boys Abzeichen geben und die Animationen sind gelungen bis sehr gelungen, von daher dafür 4. Kennst du den Fall noch aus dem Manga, Philipp? Nee, ich habe den Manga-Fall dazu leider nicht gelesen. Werde mir den auf jeden Fall nochmal durchlesen und dann auch die Anime-Episoden dazu schauen. Bin da auch auf jeden Fall sehr gespannt. Und ja, danach liefen dann ja noch die beiden Wiederholungen am 21. Januar und 28. Januar. Die Wiederholung zum Fall um das angedrohte wahllose Morden im Stadion, beziehungsweise Deutsch. Schüsse im Stadion Teil 1 und 2, Episode 140, 141 in deutscher Zählweise und 130 und 31 in japanischer Zählweise. Das kann man auch in Band 19 und 20 nachlesen, wenn man denn das im Manga lesen will. Ja, also ein sehr weit zurückliegender Fall. Und ich spekuliere schon immer, ob die gerade den Fall wiederholen, weil es da um ein Fußballspiel geht. Und auch um Hideo Akagi und diesen Star halt. Eben weil jetzt der 16. Film ja demnächst anläuft. Ich glaube, April oder so müsste es sein. In Japan. Und da eignet sich natürlich gerade so ein Fußballfall zu wiederholen. Ja, dann gab es ja noch eine Folge rund um Magic Kaito, das war ja die 6. schon, Heiligabend an der Skipiste zum Verlieben, was ja wahrscheinlich einen Filler darstellt. Also ja, es klingt auf jeden Fall sehr romantisch, nicht? Aber der Fall ist tatsächlich direkt aus dem Manga übernommen. Also es gibt da, glaube ich, auch sehr wenig Änderungen im Gegensatz im Vergleich zur Manga-Vorlage. Also das ist ein Fall, wo eben die Klasse von Kaito, Akako und inzwischen ja auch Aoko in ein ja, Skigebiet fährt, zufällig an Heiligabend. Und dort wollen sie eben ja, einen Kostümwettbewerb machen. Und bei diesem Kostümwettbewerb möchte diese Lehrerin von ihnen, die immer sehr, naja, ich weiß nicht, so jugendlich macht, auf jugendlich macht, dass eben immer ein Junge und ein Mädchen zusammen dort die Skipiste runterfährt, und zwar in einer Verkleidung. Und dort geht natürlich dann gleich der Wettkampf los, wer kriegt Kaito als Partner. Da versucht sich gleich natürlich Akako an ihn ranzumachen, also die Zauberin. Und Aoko, ich glaube, ich habe es vorhin übrigens falsch gesagt, das Akako ist ja die Zauberin, nicht? Genau. Und Aoko hat natürlich dann Schwierigkeiten mitzuhalten mit ihr. Und ja, also letzten Endes ist dann die Frage, wer wird mit Kaito dort die Skipiste runterfahren und in welcher Verkleidung? Also ich will mal nicht zu viel spoilern. Die Episode ist auch eher, ich sag mal, Comedy-mäßig gehalten, also eine nette Abwechslung auch zu den Mordfällen, die man immer in Conan sieht. Und ja, es hat ein nettes Ende auf jeden Fall. Aber ansonsten ist die Folge, ja, also handlungstechnisch passiert eben nichts. Es ist eine Comedy-Episode. In den letzten Episoden ging es ja vor allem um die Organisation in Kaito Kid. Ich würde so, ja, also sie war sehr unterhaltsam. Vielleicht so 3 bis 4 Kid-Monocke geben für den Fall und, also Fall ist ja kein Fall, eigentlich ist ja eine Episode. Und für die Animationen waren jetzt nicht so berauschend, also vielleicht so 2 Abzeichen eher so. Die waren nicht so gut, fand ich. Aber eine gute Episode an sich. Ja, und dann gab es ja im Januar auch noch ein neues Opening, das 33. Miss Mystery, was die Fanszene zu Detective Conan so gespalten hat, wie zuletzt wahrscheinlich Teardrops von Chaos, Chaos, Chaos. Also es ist ja sehr modern, dieses neue Opening, wobei die Musik ziemlich gut war, wie ich finde, und bei den Animationen weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht, was ich dazu halten soll. Ich find's ehrlich gesagt ein bisschen komisch. Muss mal schauen, ob man sich da mit der Zeit noch dran gewöhnen kann. Würde auf jeden Fall jetzt für die Musik 4 Detective-Boys-Abzeichen geben und für die Animation eher 2, also insgesamt wahrscheinlich 3. Was ich auch sehr schade fand überhaupt, dass die gute Sera nicht mit dabei ist, aber die kommt dann wahrscheinlich im nächsten Opening dann. Also ich sehe gerade, wir sind sogar fast einer Meinung. Ja, also im Gegensatz zu Teardrops ist jetzt wahrscheinlich auch wirklich die Animation eher ja der Punkt, wo sich die Fans jetzt spalten werden. Also vom Lied her finde ich es wirklich sehr ordentlich von Breakers. Gefällt mir viel besser als Everlasting Love, also das letzte Opening, was sie beigesteuert hatten. Oder auch Hikari und das letzte Ending von ihnen. Also da würde ich 3 Musiknoten geben von 5. Also der Refrain ist sehr einprägsam und die restliche Melodie ist auch ganz nett gelungen. Bei den Animationen ist es jetzt so, dass einerseits ist natürlich viel Fokus wieder auf Ran, was ich ein bisschen schade finde. Also hier ist sehr viel Fokus auf Ran, finde ich, vor allem auch durch den Titel Miss Mystery. Dahinter verpuppt sich ja eben Ran und nicht Sera, wie vielleicht einige gemutmaßt hatten. Und was ich an den Animationen auch nicht schön finde, dass die Hintergründe etwas sehr eintönig sind. Also man hat oft diesen blauen Hintergrund, der auch sehr dunkel ist, und diesen andererseits dunkelroten Hintergrund, diesen blutroten Himmel, sage ich mal, mit der Felsenlandschaft. Da finde ich es auch etwas sehr abstrakt, dass denn die Stadt in Trümmern liegt und da so eine Felsenlandschaft ist, wo dann Conan drüber Skateboard fährt und ran auf einmal auf so ein sehr schmalen und hohen Felsen steht, wo sie runterfällt denn schließlich. Also ist wieder so ein bisschen sehr abgehoben, finde ich, wie zuletzt dieses Ending mit dem Skateboard, wo Conan und Ran da zum Mond fliegen. Also die Animateure, also nicht Animateure, die Animationsteams, das Animationsteam hat sich da schon ein paar lustige Ideen ausgedacht, finde ich. Ja, ansonsten ist es ganz nett, zum Beispiel, wie die es gemacht haben mit diesen Wörtern, die einerseits Heiji und Conan wegkicken. Also es sind ja zum einen Episodentitel von den ersten Episoden, also die japanischen Episodentitel sind es dann natürlich. Und andererseits hat man auch englische Begriffe genommen, die aus der Kriminologie sind. Also das sind zum Beispiel Alibi oder was weiß ich, ja, Locked Room und so Sachen, die dann den Weg versperren können und so, die er dann durch Heijis Hilfe zur Seite kickt. Also das finde ich gut gelungen. Und das Opening hat auch dadurch viel mit Kriminologie zu tun. Auch der Text von dem Opening ist ja ganz gut gemacht. Da gibt es ja zum Beispiel den Satz Shinjitsu wa hitotsu dake. Also es gibt nur eine Wahrheit. Das ist wieder direkt entnommen von Conan. Und auch andere Sachen wie ich werde das Alibi zerstören und so, so, so. Und der Text ist auch sehr gut. Und ansonsten finde ich noch etwas schade, dass die anderen Charaktere eben durch den Ran-Conan-Fokus ja in den Hintergrund kommen. Also, Bis auf Heiji, der ja dafür Conan die Texte wegkickt, kommen ja die anderen Charaktere eigentlich, außer den Detective Boys, die eine Bombe entschärfen, indem sie ein paar Kabel durchknipsen. Die anderen Charaktere fliegen ja nur so in Bildschirmen vorbei und das ganz schnell. Also man kann die kaum erkennen, richtig. Das finde ich sehr schade. Also von den Animationen her würde ich hier auch nur 2 geben von 5. Also hier ist, ja, es ist sehr modern und es ist schön anzuschauen, aber es ergibt letztendlich für mich wenig Sinn und das ist einfach komisch. Und die Musik 3, also insgesamt auch so 2 bis 3 irgendwie so, ja. Also nicht schlecht, aber etwas unterdurchschnittlich vielleicht. Ja, dann kommen wir nochmal kurz zum Episodenplan für den Februar, beziehungsweise den Anfang des Episodenplans für den Februar. Da wurden jetzt bisher 2 Episoden bekannt gegeben, und zwar für den 4. und den 11. Februar, also die kommenden beiden Wochen. Das sind die Episoden 644 und 645 zum Sterben köstliche Rahmen Teil 1 und Teil 2. Und die beiden Folgen sind auch aus dem Manga entnommen und stellen einen Fall dar aus dem Band 73, der dann ja noch in diesem Jahr hier auch in Deutschland erscheinen wird. Und was natürlich besonders interessant ist, dass es der letzte Fall ist, der noch umgesetzt werden muss, bevor eben Seras Debüt kommt, ja. Und ja, das könnte man jetzt so sehen, dass Sera schon sehr bald kommt, oder was ich fast eher vermute, dass jetzt doch noch ein paar Anime-Originale dazwischen geschoben werden und danach, ja, vielleicht noch eine Kid-Episode und Sera dann vielleicht wahrscheinlich erst im März oder so kommt, würde ich jetzt vermuten, weil ich denke auch, es sollte dann ein Opening mit ihr geben. Also es wird dann vielleicht nicht gleich zu ihren ersten Episoden kommen, aber vielleicht dann nach den ersten beiden, wie es bei dem Narben Akai war, der ja auch nicht in dem Bankfall gleich mitten in dem Opening drin war, aber in der Episode danach, denn also es wäre schon sinnvoll, weil sie kommt dann wirklich in jedem Manga-Fall vorab da. In den ersten auf jeden Fall. Und das sind ja 6 oder 7, wo sie hintereinander drin vorkommt. Also da sollte sie dann schon im Opening vorkommen, auch wenn die sehr auf Ran und Conan fokussiert sind. Und dann bitte auch Subaru Stimmt, Okiya. der fehlt auch. Und die Organisation fehlt auch im Opening. Also, ja. Tja. Unglaublich, aber es sind mehr als bei Tierdorf. Ja. Ja, damit sind wir anime-technisch schon durch, nicht Philipp? Ja, genau. Und damit kommen wir natürlich zum Manga in Japan, wo es natürlich auch wieder viele spannende Ereignisse gab. Ja, es geht jetzt rund um Kapitel 800. Genau, und zwar haben wir da noch ein paar Kapitel offen. Zum einen das Kapitel 799, Kindliche Neugier und wissbegieriger Detektivverstand ist da der übersetzte Titel in etwa. Und Kapitel 800, Solide Kreuzung der Spekulation. Nachdem es ja schon ab Kapitel 798 den Countdown auf Kapitel 800 gab, ging es jetzt noch weiter voran. Und zwar konnte Conan die Täterin ausfindig machen und die hat dann Conan gleich mal als Geisel genommen und dann gab es eine spannende Verfolgungsjagd mit Amuro, Okiya, Sera und weiteren Charakteren und was es dann letztendlich als Auflösung in Kapitel 800 gibt, das will ich hier unter keinen Umständen verraten, denn das ist auf jeden Fall lesenswert und da sollte man nicht vorher drüber informiert werden, sondern einfach mal selber lesen und wer dann erwarten will, das ist, glaube ich Band 76, der wird dann auch 2013 wahrscheinlich dann in den Genuss dieser Kapitel kommen und ja, erfahren, was denn da passiert. Kapitel 800 ist natürlich wieder ein großer, ja, ich will nicht sagen groß, aber auf jeden Fall ein interessantes Kapitel, wo es auch mal mit der Handlung wieder vorangehen könnte, um hier gleich mal die Spannung bei unseren Hörern ein wenig zu steigern. Ja, dann ging es weiter mit einem neuen Fall und wie man Aoyama kennt, schließt er natürlich an so einen spannenden Fall natürlich gleich wieder einen Detective Boys Fall an. Ja, das muss natürlich wieder sein. Ich finde das Kapitel. so super. Entschuldigung, Kapitel 800 in so die große Spannung so am Ende und dann geht Kapitel 801 mit dem Detective Boys Fall weiter. Das ist einfach nur so herrlich gemacht. Ja. Kapitel 801 bis 803, also Kapitel 801 nennt sich Der Mensch, der nie lachte und Kapitel 802 Macht nicht so ein Gesicht, was natürlich beides schon mal wieder sehr interessante Kapiteltitel sind Und dann 803, Konsequenzen der Verdrehung. Also insgesamt geht es um einen Fall, wo die Detective Boys bei einem Ehepaar eingeladen sind, wo Ayumi dann einen Streit zwischen dem Ehepaar beobachtet. Da greift nämlich die Frau den Mann mit einem Messer an und dann geht sie weg, um die anderen Detective Boys zu holen. Und als sie wiederkommt, liegt dann plötzlich die Frau mit dem Messer in der Brust dort am Boden und der Mann ist völlig geschockt. Und es stellt sich natürlich die Frage, was denn da alles so passiert ist. Insgesamt geht's aber ehrlich gesagt nicht so wirklich in diesem Fall um diesen Mordversuch, denn die Frau ist eigentlich noch gar nicht tot, sondern die überlebt den Fall auch und es gibt mal wieder einen interessanten Fall hier. Aber das Wichtige ist eigentlich, was denn so abseits davon passiert. Und zwar benennt hier Aihaibara Subaru Okiya erstmals beim Namen, das muss man sich auch mal vor Augen führen. Seit seinem ersten Auftritt im Kapitel 622 wurde Subaru Okiya nie beim Namen von Aihaibara genannt und jetzt auf einmal nennt sie ihn beim Namen, was natürlich auch mit den Ereignissen in Kapitel 800 zusammenhängen könnte. Und als Colin ein Zitat sagt oder Worte ausspricht, fühlt sie sich daran damit an Subaru Okiya erinnert, der ja in Kapitel 700... Ich weiß gar nicht, irgendwo in dem letzten Fall hat er auf jeden Fall sowas ähnliches gesagt und das war eben, macht nicht so ein Gesicht und da fühlt sie sich eben an Subaru Okiya erinnert, wahrscheinlich positiv und gleichzeitig auch an Dai Moroboshi, den wir vielleicht als Rai oder auch als Shuichi Akai kennen und da wird auch erstmals deutlich, dass Aihaibara weiß, dass Shuichi Akai die Organisation infiltrierte und auch eine Beziehung zu ihrer Schwester Akemi Miyano hatte. Und da kommen auch interessante Aspekte aus der Vergangenheit von Aihaibara zum Vorschein. Das sollte man auf jeden Fall auch unbedingt gelesen haben. Kommt dann ja wahrscheinlich auch im Band 76, wenn ich mich nicht irre, hier nach Deutschland. Und ja, erstmal auf jeden Fall auch nach Japan. Dann ging es in Japan auch noch weiter mit einem neuen Fall. Und der startete jetzt gerade mit Kapitel 804, das Geschenk von Inspektor Takagi. Was natürlich eigentlich gar kein Geschenk so wirklich ist. Beziehungsweise, ja, man kann das gespalten sehen, diesen Kapiteltitel. Denn Inspektor Takagi gibt hier an, dass er einen Fall zu lösen hat gegenüber Yumi und Naeko Miike, die hier auch mal wieder auftaucht. Oder Miike Naeko, ach, keine Ahnung. ja, und dann begibt er sich ohne irgendwas zu sagen fort. Und einen Tag später tauchen dann die Detective Boys vorm Hauptquartier auf und wollen dort den Inspektor Takagi treffen, allerdings ist er nicht da. Dann taucht ein mysteriöser Mann auf und gibt ihnen ein Paket, das sie Sato überreichen sollen. Dann begeben sie sich auch gemeinsam mit Conan, der etwas später auftaucht und den Mann nicht so wirklich trifft, ins Polizeihauptquartier und übergeben Sato das Geschenk von Inspektor Takagi, wie der Mann so sagte. Allerdings handelt es sich nicht um ein Geschenk von Inspektor Takagi, sondern wahrscheinlich um ein Tablet-Computer, was ich auch sehr interessant finde. Hier mal wieder ein paar neue Sachen. Conan hatte ja auch schon ein Smartphone oder auf jeden Fall ein Touch-Handy in Betrieb und jetzt auch noch so ein Tablet-Computer. Also Aoyama fährt ja auf die ganz moderne Schiene. Und ja, auf diesem Tablet... mit der Zeit. Ja, wird auch langsam mal Zeit, würde ich sagen. Es kommen ja schon langsam neue Techniken. Da muss man die alten langsam mal wieder einbinden hier in Detective Conan. Ja, auf dem Tablet-Computer sieht Sato dann Takagi, wie er mit einer Schlinge um den Hals auf einem Balken in einem leeren Raum liegt. Also praktisch so wie bei diesem Mönchfall, der ja jetzt gerade erst auf Viva lief. Da habe ich mich so ein bisschen daran erinnert gefühlt, wo ja jemand ermordet wurde, ganz mit dem Wasser, das dann in diesem Saal, in diesem Raum hochstieg und so weiter. Ich glaube, ihr wisst alle, welchen Fall ich meine. Der war ja sehr spektakulär. So praktisch liegt dann Takagi da oben auf dem Balken mit einer Schlinge um den Hals und von einer Videokamera überwacht. Und wenn er jetzt sich bewegt, dann fällt er runter und wird natürlich erhängt. Das ist natürlich eine sehr prekäre Situation. Und die Detective Boys und Sato wollen natürlich jetzt alles tun, um dann Takagi da eben zu retten, wie ich mal davon ausgehe. Interessant ist in diesem Kapitel auch, dass Takagi nicht sagt, was er denn genau will, beziehungsweise er will sich mit jemandem treffen, allerdings sagt er gibt da an, dass es sich nicht um ein Date handelt. Und am Flughafen, also er fliegt wahrscheinlich irgendwo hin, hatte er dann auch noch in sein Notizbuch geguckt und weint dann dort auch noch. Und weil er Sator einen Heiratsantrag machen will, so wie es scheint, sich allerdings nicht dazu durchringen kann. Also das Geschenk von Inspektor Takagi, wie dieser Titel hier des Kapitels lautet, könnte dann wahrscheinlich dieser Ehering sein, den Takagi Sator überreichen will, allerdings noch nicht kann. Oder eben auch das Geschenk, was denn dieser mysteriöse Mann an die Detective Boys gibt und dann an die, was sie dann an Sator weitergeben, also das Geschenk so als Ironie. Ja, sehr interessanter Kapiteltitel. Danke, danke Aoyama. Und ich freue mich jetzt auch, dass es langsam weitergeht mit Takagi und Sator. Wobei natürlich auch toll ist, dass Naeko Miike hier in dem Kapitel auftaucht. Ja, also Sator kam ja wirklich in letzter Zeit ziemlich selten vor, nicht? Und Aoyama hat ja in einem Interview 2011 angekündigt, er wolle ja so einen Fall machen über die Hochzeit von Takagi und Sator. Also da könnte jetzt was kommen, denke ich mal. Ja, wobei ich davon ausgehe, dass es jetzt hier erstmal nur der Heiratsantrag sein wird und dann später wahrscheinlich noch was dazu kommen wird, also ein Extrafall. Und ja, bleibt auf jeden Fall abzuwarten, wie sich dieser Fall entwickelt. Vielleicht wird ja auch Takagi erhängt und dann empfindet Shiratori doch wieder was für Sato. Naja. Wow. Da kann man sich alle möglichen Szenarien ausmalen. Naja. Ich glaube nicht, dass Gosho den bösen Pfad beschreitet hier. Ja, und was ich nochmal auf jeden Fall ansprechen würde, ist auch Amuro Toru, der in diesem Kapitel... Habe ich das jetzt richtig rum? Nein, falsch. Da heißt Toru Amuro, der taucht in diesem Kapitel auf. Passiert immer wieder. Ja. Und wollte ja eigentlich, also er macht so ein bisschen auf Okiya und lässt hier so ein paar komische, mysteriöse Zitate fallen. Ich glaube, das ist so schwer zu deuten. Er wollte wahrscheinlich Ai Haibara treffen und gibt aber an, dass er den Professor eigentlich treffen wollte. Denn, ja... Die Detective Boys sollten eigentlich, ich glaube, in eine Zeitschrift aufgenommen werden, weil sie so viele Kriminalfälle schon lösen konnten und wollten sich deswegen eben mit Takagi treffen. Allerdings gab dann der Professor gab dann vor, Husten zu haben und blieb dann mit Ai zu Hause, damit Ai nicht in der Zeitung auftaucht, was natürlich sehr ungünstig wäre. Also kann sich natürlich jeder vorstellen. Und deswegen ist Amuro wahrscheinlich auch in Amuro Toru, ja, der ist auf jeden Fall enttäuscht, dass er dann wahrscheinlich Ai nicht treffen kann. Bin ich mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Es gibt natürlich noch viele Charaktere, die sich noch nicht getroffen haben, sich aber treffen sollten, damit es was Interessantes gibt. Ich denke auch mal, dass er in Kapitel 805 nicht auftauchen wird. Da wird es wahrscheinlich dann eher wieder um Sato und so weiter gehen. Und da bleibt er mal ein bisschen außen vor, was ich auch mal richtig finde. Denn in letzter Zeit ging es ja schon ein bisschen stark voran für, mit der Handlung, für meinen Geschmack. Also, was ich überhaupt zu erwähnen vergaß, in Kapitel 801 taucht der Narbenmann nochmal wieder auf. Oho. Also, auf jeden Fall auch sehr sehenswert. Natürlich taucht auch Sera in dem Kapitel wieder auf, wie es natürlich so üblich ist. Ja. Ja, finde ich auch ganz interessant, dass Gosho diese mysteriösen Charaktere ja immer so oft einbringt, also fast jeden Fall, ja. Das war ja zum Beispiel bei dem Wermut-Plot nicht so. Und da kamen sie ja wirklich nur sehr selten vor. Subaru Okiya ja auch nicht überall jetzt immer mit dabei ist. Der taucht ja auch eher gelegentlich auf. Was jetzt ein bisschen ist mit Sera und Amuro. Wahrscheinlich haben sich da viele Fans beschwert, dass es mit der Haupthandlung gar nicht voranging. Hat sich gedacht, ich baue mal zwei lustige Charaktere ein und lasse sie häufiger auftauchen. Naja, ich weiß nicht, ob das so schon von Anfang an geplant war mit Sera und Amuro. Würde ich mir auf jeden Fall nicht vorstellen. Also von Anfang an der Serie auf jeden Fall nicht. Das ist ja, ich glaube, da hat er noch nicht mehr geplant, das FBI auftreten zu lassen. Ich denke mal, er kam da vielleicht bei Kapitel 677 irgendwo da mit dem beim ersten Auftreten des Narbenmanns kam mir wahrscheinlich die Idee da Sera und Amuro einzubauen, also frühestens würde ich sagen. Ja, dann erschien in Japan am 14. Dezember noch ein neuer Band, das ist der 74. Und da geht's gleich mal los mit einem Kapitel rund um die Auflösung des Falls, der schon im Band 73 begonnen wird, also das mit mit der Geiselnahme in der Detektei war das, glaube ich. Danach kommen dann drei Fälle rund um die Entführung von Ayumi und die Video-Website. Wer den Connectcast verfolgt, der wird den Fall sicherlich schon aus den Kapitelveröffentlichungen kennen. Danach kommt dann Heiji nach Tokio und es gibt den Fall rund um die magische Speise in dem Restaurant, wo Sera auf Kamel trifft oder Kamel. Und dann wird noch der Fall rund um den Baumkuchen, den Diamanten und so weiter begonnen. Also der große Fall rund um Heiji, der auch der längste Fall 2011 im japanischen Manga war. Also auf jeden Fall auch ein sehr interessanter Band. Im Schlüsselloch befindet sich dieses Mal überhaupt die Katze oder der Kater Goro, der auch in dem Fall rund um die Video-Website kurz zu sehen ist. Also von daher, ja, kann man das akzeptieren, dass Goro im Schlüsselloch ist. Ist ja vielleicht auch schon länger überfällig. Es gab da ja schon einige Cover, wo es Anlehnung an Goro gab. Sie war allerdings noch nie im Schlüsselloch zu sehen. Und im Detektivlexikon wird dieses Mal der Detektiv Onizura vorgestellt. Kenne ich nicht, aber ist natürlich wieder dann sehr spannend. Ja, und das war's dann auch schon für diesen heutigen News-Podcast. Wie immer verweise ich hier noch auf unseren Twitter-Account ConnyNews, da könnt ihr uns gerne folgen. Da haltet ihr auch täglich einen Hinweis darauf, dass Detective Conan jetzt gerade auf Viva oder RTL 2 läuft, also auf jeden Fall sehr informativ. Dann könnt ihr uns gerne noch auf Facebook liken, dort auch Conan News. Da haben wir in letzter Zeit sehr viele neue Fans auch bekommen. Dafür nochmal herzlichen Dank und natürlich auch für alle neuen Follower, die auf Twitter. Darüber hinaus sind wir auch auf Animax zu finden und auf YouTube sind wir auch. Zudem könnt ihr natürlich noch gerne Wiki besuchen, dann Forum, Newsblog und so weiter und so fort. Und ich will euch jetzt hier nicht unnötig nerven, aber ihr könnt euch uns auch noch auf iTunes abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan haben solltet. Dann kriegt ihr immer die aktuellen News rund um Detective Conan, eben in Form dieses News-Podcasts oder auch die aktuellen Themen-Podcasts und so weiter, direkt auf euren iPod, iPhone oder sonstige Geräte von Apple. Da würde ich auf jeden Fall auch mal auf dem Computer nachschauen, da könnt ihr nämlich abonnieren, wenn ihr mit dem iPhone oder so weiter reingeht, wie es einige Hörer, von denen ich gehört habe, getan haben, da könnt ihr nämlich leider nicht abonnieren, sondern immer nur die Folgen runterladen. Solltet ihr auf jeden Fall dann mal am Computer schauen und uns dort abonnieren. Ansonsten noch Podstar und Podcast.de, da könnt ihr euch die aktuellen Folgen auch anhören. Und so, jetzt sind wir glaube ich durch und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, auch von mir. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.